Worum bitten wir Gott für unseren Leib? Für unseren Leib bitten wir um das für die Erhaltung des irdischen Lebens Notwendige. Die Seele, der Leib, das, was wir eben für das irdische Leben nötig haben.